From Berlin, Improv World News. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 31 von den Impro World News. Bis auf den Titel hat sich alles komplett verändert. Eine große Ausnahme der Veränderung gibt's. Es ist immer noch auf der anderen Seite von Skype Makro dabei. Hallo Makro. Hallo, und diesmal in Berlin wieder. Ja. Und ja, hallo Thomas, auch in Berlin. Genau, wir beide sind in Berlin. Und der große Unterschied ist, die Sendung ist auf Deutsch. Ja, wir sind unseren treuen Hörern, den Zweien, nahe gekommen und haben ihnen zugehört und uns darauf geeinigt, wie schon in der letzten Folge angesprochen, etwas komplett anderes zu machen und das ja, ganze Programm ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Das haben wir jetzt getan. Das haben wir eigentlich schon mal gemacht, um genau zu sein. Denn wir haben tatsächlich eigentlich diese Folge schon aufgenommen, aber durch ein großes Technik-Fuck-up gibt es die einfach nicht. Und jetzt nehmen wir sie nochmal auf. Das macht aber nichts. Wir sind ja Impro-Leute und wir wissen ja alles, was wir schon mal gemacht haben und trainiert und geprobt. Da sind wir immer die Besten, oder? Genau, und dann wird es eh anders. Genau, es hat sich auch vieles weitergedreht. Du warst jetzt in den USA, du bist auch voller neuer Ideen und so. Ganz toll, wir sind so innovativ heute. Ich glaube, das wird eine Bombensendung. So, genug geschwatzt. Was ist neu, was wird sich verändern? Verändert hat sich Folgendes, wir werden euch nicht mehr nur noch mit Terminen vollknallen, sondern wir haben uns vorgenommen, jetzt immer ein Thema in den Mittelpunkt zu stellen, eine Seite, irgendwas vorzustellen, was vielleicht für euch interessant ist, ein Blog, eine Gruppe, wir wissen es noch nicht, was wir alles mit reinnehmen. Wir versuchen jetzt einfach mal Dinge vorzustellen, die wir interessant finden. Und heute geht es mit einer englischsprachigen Webseite los. Aber es wird noch ein bisschen ja, allgemeines Politisches kommen, so der Feuilleton der Impro-Szene. Und dann zum Schluss gibt es tatsächlich noch ein paar Termine, aber die gibt es dann nur ganz schnell. Da gibt es kein großes Gelaber mehr darum. Genau, das ist der Plan. Und gibt es da noch was hinzuzufügen? Habe ich das vergessen, Makro? Nö, fangen wir einfach an. Genau, dann fangen wir an mit dem Hauptthema. Genau, es gibt ja eine ganze Menge Blogs über das Thema Improv. Und wir haben uns mal einen genommen, den ich zumindest ganz schick finde, und haben uns den mal so ein bisschen angeschaut. Der hat den hübschen Namen People and Chairs. Und der Titel sagt schon so ein bisschen, dass es fast so was wie klassisches Impro geben soll, denn People in Chairs bedeutet ja, es sind nur Leute und zwei oder mehr Stühle auf der Bühne. Ansonsten ist alles der Imagination überlassen, dass der ganz klassische Ansatz, den Del Close gelehrt hat, und den als Titel finde ich auch ganz knackig. Und ja, die haben eine minimalistische, gelayoutete Webseite, was ich persönlich ganz angenehm finde. Da ist nicht viel drumherum. Und es geht halt immer direkt in die Artikel, die so ein Sammelsurium aus allen möglichen Sachen sind. Was hast denn du da so für ein Gefühl, was da die Klammer um diesen Blog ist? Das ist meine große Frage für diese Seite. Was ist die Klammer um diesen Blog? Also so minimalistisch wie der Titel People in Chairs, so weitreichend die Interessenbreite. Also es geht tatsächlich, ich lese hier einfach mal so ein paar Seitenleisten, Rubriken vor. Longforms in Herald, Scenework, Tipps for Improviser, also so ganz klar Sachen. Aber schon allein Longform in Herald finde ich interessant. Ja, als müsste es dann eine Spalte eigentlich geben wie Shortforms and Games oder sowas, aber die gibt es natürlich nicht. Es gibt dann Warm-up Games and Exercises, also es ist jetzt nicht so durchdrungen getrennt, sondern man hat so ein bisschen das Gefühl, sie sammeln wirklich, was sie interessiert. Es geht bis TV-Filme, Web-Series und other cool stuff. Also sie sind sehr breit aufgestellt von der Interesse her und sehr breit von ihrer, ja, der. Also die Klammer ist wirklich Improvisation, aber ich denke auf der anderen Seite, das ist auch richtig, weil als Improvisierer musst du sowieso an allem interessiert sein und deswegen ist diese Bandbreite und die Farbigkeit eigentlich nur Ausdruck von der Mannigfaltigkeit der Ideen und der Inspirationen, die wir sowieso brauchen. Von daher finde ich es auf der anderen Seite wieder klasse, so unübersichtlich es auch ist. Ja, der ist jetzt ein bisschen über 2 Jahre alt, also ein bisschen über 1 Jahr alt. Hm. März 2012, die ersten Einträge, scheint von 2 Leuten gemacht zu werden, Sally Smallwood und Cameron Algie, die von sich sagen, dass sie so circa seit 7 Jahren Impro spielen, und von der Themenzentrierung würde ich denken, dass sie in Chicago leben. Zumindest haben sie etliche Bühnenfotos von Chicago-Shows, was jetzt noch nichts heißt, weil die natürlich auch noch überall anders rumfliegen, aber auch wenn sie so interviewen, das kommt halt auf jeden Fall so ein bisschen aus der Ecke, wobei nicht alle da Chicago sind. Also auch Dead's Garage aus Atlanta kommt vor, oder David Razowski, der kommt aus L.A., soweit ich weiß. Und ein bisschen was schreiben sie über die kanadischen Sachen. Also Rapid Fire Theater ist in Calgary und Montreal Improv sagt schon der Name. Also da UCB ist natürlich, glaube ich, in den Staaten auch so ein Thema, um das man nicht rumkommt, in New York. Das Upright Citizen Brigade Theater. Und ja, aus dem Themenfeld machen sie halt da ihren Blog. Und irgendwie, weil ich denke, dass sie aus Chicago kommen, ist eben auch so ein bisschen die Tendenz zur Langform da zu sehen. Ja, das lässt sich wirklich ablesen, dass da langformiges Theater viel im Mittelpunkt steht. Ich finde aber interessant, du kamst irgendwie, der erste Eintrag, von dem du erzählt hast, war der über Kleidung auf der Bühne. Und das finde ich eigentlich das Interessante an diesem Blog, dass sie sehr vielfältig an die Improvisation rangehen. Also es geht nicht nur ums Doing, sondern auch ums, wie sehe ich aus, was ist noch so zu überlegen. Sie interviewen Leute. Also es ist wirklich eine große Inspirationsquelle, wie ich finde. Vom Podcast bis zu Videoclips. Und finde ich einen schönen Einblick eigentlich auch in das amerikanische Impro-Verständnis, um das mal so zu sagen. Also man sieht hier, dass Improvisation in Amerika sehr stark durch das Fernsehen und durch Serien geprägt ist. Also der Blick geht immer in Richtung Whose Line Isn't It Anyway oder Saturday Night, wie heißt es? Live, ja. Genau. Und die blicken immer so ins Fernsehen, wo wir ja doch ganz oft noch Richtung Theater blicken. Und ich glaube auch, das hat bei mir so ein bisschen das Verständnis auch gestärkt. Natürlich, die haben einen ganz anderen Ansatz daran. Also da ist Comedy kein Schimpfwort, wie hier so ein bisschen aufkommt, sondern eine Art, das zu machen. Und ich fand es einen sehr bunten Potpourri, oder ich finde es als zu lesen einen bunten Potpourri aus der großen Sichtweise auf die bunte Welt der Improvisation. Ja, aber auch das ist sowas, was du in Chicago sehr, sehr gut wiedergespiegelt findest. Da sind ja die 2 Ansätze, Second City und I.O. Und beide rühmen sich ja damit, dass sie halt die ganzen Saturday Night Live Stars bei sich hatten. Und wenn du mal so Sachen siehst, so es gibt so Bäume, wo diese Comedy herkommt, da wird Second City und I.O. auch immer zusammen als eine Einheit betrachtet, weil man kann das gar nicht trennen. Hm. Die normalen Leute spielen, also der Stadt spielen da in beiden Theatern. Und der große Unterschied ist halt, dass Second City darauf aufgebaut hat, Improv als Tool zu sehen, um Sketche zu schreiben und die dann als Sketche immer wieder aufzuführen. Und das I.O. und Del Close haben sich halt vor allen Dingen der Aufgabe dann gestellt, das Improv als eigenständige Kunstform direkt auf die Bühne zu bringen. Aber trotzdem sind die eng verzahnt und so. Es ist nicht, dass die sich hassen, sondern ganz im Gegenteil. Das hat sich gegenseitig herausgebildet, und ich glaube, das finden auch alle ganz normal, dass es die beiden Ansätze gibt. Und das finde ich eigentlich auch gut, weil ich glaube, das ist noch eine Trennung, die es bei uns sehr stark gibt, die es eher zu verbinden gilt. Und ich finde auch eigentlich schön, dass man so das Gefühl hat, ich weiß es nicht, dass, ich kenne es jetzt nur von deinen Berichten und eben so ein bisschen auch aus dem Blog, dass es doch eine recht kooperative oder ja kollaborative Szene ist und gar nicht so eine konkurrenzgetriebene, wie das hier teilweise so den Anschein hat. Das finde ich ganz gut. Ja, na, also der große Star von Chicago, der auch im Moment ganz vorn auf dem ersten Bild ist, nämlich TJ von TJ und Dave, der TJ. Das ist der Mann ganz rechts in dem Bild. Der vertritt immer die These, der Kuchen ist groß genug für alle. Der spielt auch an verschiedenen Theatern, spielt mit verschiedensten Leuten. Er ist ein irre guter Spieler, und zwar vor allen Dingen, weil er die anderen glänzen lässt. Also der macht halt, verteilt Geschenke und alle erstrahlen, und der hat so magische Hände, dass jede Show mit ihm toll wird und aber die anderen genauso stark dabei wirken. Das ist irre. Toller Spieler. Ja, aber darum, also ich glaube, genau das ist eigentlich der Punkt. Der Kuchen ist groß genug für uns alle. Und wenn wir wirklich schaffen, mehr auch diesen Geist aufzunehmen, ist für alle einfach besser, weil es ist eine kollaborative Kunstform, und von der Bühne zu gehen und dann in Konkurrenz zu treten, ist irgendwie sinnfrei. Also, aber gut, wir gehen ein bisschen weg von der Homepage, wir sind so ein bisschen in der Metadiskussion. Ansonsten, sie empfehlen auch schöne Sachen. Wie gesagt, ich finde auch die Videoclips, die sie empfohlen haben, vom TED-Talk bis zu irgendwelchen Webausschnitten, also so Filmausschnitten, sehr interessant. Und was sie noch tun, sie haben eine etwas längere Liste von Theatern hier im Angebot, die sie vorstellen, also oder verlinken, besser gesagt, wenn man es genau nimmt, und sind da ja auch da wieder so eine Art Brücke eben zwischen den Sachen, die sie mögen, und man merkt, das sind Fans, die sich auskennen mit etwas und die halt Lust haben, darüber zu berichten. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute wirklich regelmäßig auf die Seite zugreifen, aber das sagt letztlich ja auch nichts aus, ne? Genau. Vielleicht. Nee, es ist natürlich schon eine enge Nische, wobei die Nische gerade in Chicago nicht so klein ist. Also die haben schon ein irres Cluster da an Menschen, die das betreiben. Und ja, deswegen es richtet sich schon auf jeden Fall an Improviser. Also es ist kein Blog, der die Kunstform jetzt unter die breite Masse bringen kann, sondern es geht schon um von Improvisern für Improviser so ein bisschen. Ja, genau. Und was sie schreiben in ihrem About ist halt auch Improvisation changed our life. Und ich denke, das ist genau die Haltung, die sie hier auch zeigen, wie inspiriert sie davon eigentlich sind, was da passiert. Deswegen absolut lesenswert. Man kann das auch abonnieren. Das ist tricky. Das haben wir das letzte Mal auch erst während der Sendung rausgefunden. Man muss ganz nach unten scrollen und dann gibt es rechts einen RSS-Feed-Button und einen, sie haben sogar eine Facebook-Page. Kann man auch liken. Oder ganz unten darf man auch sie auf Twitter verfolgen unter People and Chairs. Genau. Also eine Seite, ja, sehr inspirierend, wie ich finde. Und es kommt immer was dazu. Sie sind fleißig am Schreiben, auch lange Artikel. Also wer mal neue Eindrücke will aus einer anderen Richtung, da die einzige Grundvoraussetzung ist, man muss ein bisschen Englisch beherrschen. Ja. Genau, aber davon gehen wir mal aus, ne? Ja, das sollte nicht so das ganz große Hindernis sein, denke ich. Sollte das ist nicht. Jetzt auch kein super komplexes Englisch. Ja, das stimmt. Also, es hält sich in Grenzen. Man kann es verstehen. Genau. Gut. Okay. So viel zum Hauptthema. Genau, das werden wir jetzt immer machen. Ich finde es ganz gut. Ich weiß nicht, wir waren das letzte Mal noch ein bisschen detaillierter an Artikeln, aber ich meine, das kann man ja auch lesen, oder vielleicht macht man auch mal eine Themensendung zu Sachen. Genau, das ist auch mal eine schöne Idee, dass wir uns mal ein Thema vornehmen. Aber gut, anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. So, Kommen wir zu Punkt 2, Gemischtes. Das ist jetzt hier so ein bisschen die Rubrik, was ist gerade noch so los. Da haben wir gerade nur eine Idee, oder was ist eine Idee, eine News sozusagen. Die Gorillas werden 2015 ein internationales Festival durchführen oder ein internationales, ich weiß nicht, das ist ein richtiges Festival, das ist eher ein Projekt. Nennt sich Should I Stay. Würde das auch als Projekt bezeichnen, weil es ja nicht nur an einem Ort ist. Also nicht, dass jetzt ein Festival dadurch definiert ist, aber genau. In irgendeiner Weise, glaube ich, ist es schon größer. Und das Interessante ist, es wird durch die Europäische Union gefördert. Dafür haben sie irgendwie Ewigkeiten Anträge geschrieben. Also Christoph Jungmann von den Gorillas hat darüber jetzt schon seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren immer mal wieder geredet, dass sie die Idee hätten. Und nennt sich Should I Stay or Should I Go. Die Seite verlinken wir auch in den Shownotes. Und die Idee ist so ein bisschen, verschiedene Improvisationstheater zusammenzubringen. Also sind fünf Stück dabei. Das Kollektiv Nabrov aus, also die Gorillas aus Berlin, dann aus Ljubljana das Kollektiv Nabrov, das Stockholm Improv Theater, das Theater am Bahnhof in Graz und Combats Absurd aus Lyon. Also auch alles Namen, die man schon auf dem Festival in Berlin hier gesehen hat. Und ja, sie wollen eben, ich weiß nicht, soll ich mal kurz was sagen zu den Zielen? Oder soll sich jeder selber loslegen? Klar. Genau. Ein bisschen so allgemeines, to establish collective storytelling as a new model of international collaboration and cultural exchange on a bigger scale. Also das ist natürlich sehr hochgegriffen zu sagen, gemeinsames Storytelling oder Geschichten erzählen. Als Modell einer internationalen Zusammenarbeit ist natürlich sehr, sehr wolkig, aber finde ich sehr spannend, also wenn ihnen das wirklich gelingt. Und versuchen eigentlich ein bisschen die Improvisation nach vorne zu bringen, also to increase the visibility and recognition in the artistic sector, also das auch ein bisschen zu stärken als Kunstform, was ich sehr wichtig finde. Dann geht es um den internationalen oder interkulturellen Dialog zwischen den Europäern. Das ist sicherlich auch der Punkt, wo die Europäische Union gesagt hat, da werfen wir mal Geld drauf. Und das finde ich hier den eigentlich interessantesten Teil, dass sie schreiben, to foster the development of new sustainable methods of international collaboration in the arts, to form international connections and enable intercultural encounters between different artists, audience and local communities. Also das ist natürlich sehr weit gegriffen, aber ja, wenn sie wirklich nachhaltige Methoden für die internationale Zusammenarbeit schaffen wollen, da legen sie der Improvisation viel auf die Schultern, aber ich finde es toll, also weil die Ziele sind großartig. Und das wird man sehen, ob das funktioniert und in welcher Weise. Auf jeden Fall ein spannendes Projekt, wir werden es weiter im Auge behalten. Aber wie gesagt, es ist erst 2015. Aber natürlich liegt es auf der Hand, Leute zusammenzubringen, aus der ganzen, ja, aus Europa. Ja, absolut. Also genau. Finde ich von als Idee auch ganz, ganz spannend. Und ja, das finde es halt auch, es ist eine Wertschätzung da, wenn es auch gefördert wird und als Kunstform gefordert wird und nicht, das eben nicht immer als off Theater behandelt wird, was es, glaube ich, auch nicht mehr ist. Ja, auf alle Fälle. Und natürlich, wenn sowas mal gefördert worden ist, international, also die Gorillas hatten ja schon mal mit der, oder zumindest Teile von ihnen mit der WM 2006 auch in die Richtung schon Möglichkeiten, oder haben sie auch das erste Festival hier in Berlin, also die haben die WM 2006 nicht gemacht, aber waren natürlich damit dran beteiligt und das war Steife Brise hauptsächlich, oder? So von Anträgen. Keine Ahnung, lege ich meine Hand nicht für uns. Ich weiß nur, dass es die Gorillas nicht waren, dass sie nur beteiligt waren, aber sie haben halt sich das erste Festival hier auch in Berlin fördern lassen und so weiter. Und das ist natürlich immer schwierig und tatsächlich ein Projekt auf EU-Ebene gefördert zu bekommen, das ist schon allein schon ein Riesenerfolg. Also Hut ab. Ja. Genau. Okay, also das werden wir weiter beobachten müssen und wir werden Sie hinterher auch fragen, ob Sie das erreicht haben, eine nachhaltige Zusammenarbeit unter den europäischen Völkern. Das werden wir dann sehen. Gut. Soweit zum kommen wir mal zu den Terminen, oder? Genau, kommen wir mal zu den Terminen. Da gibt es als erstes das Fringe Festival in Edinburgh. Das ist vom 2. bis zum 26. August. Und das Edinburgh Fringe gilt so ein bisschen als die Mutter aller Fringe Festivals. Ist riesig, ist wahnsinnig populär. Fringe Festivals sind wohl sowas, wo quasi die Leute ohne Geld erstmal auftreten mit minimalen Bühnen. Dementsprechend sind es meistens kleinere Gruppen. Und da hat sich halt auch jetzt inzwischen ein größerer Flügel Improv dazu gesellt, die da dann sowohl Workshops anbieten, wie eben auch Shows. Und das findet, glaube ich, ganz verteilt in ganz Edinburgh statt. Und ja, da sind eben Bristol Improv und die Maydays da, also was so große Namen in UK aktuell sind, aber durchaus kommt auch mal das die University of Dramatic Art von New York und spielt da und ja, eine ganze Menge andere Sachen. Dementsprechend, glaube ich, ist das echt groß. Ja. Genau. Es gibt kleinere Ableger von Fringe Festivals. In Deutschland gibt es auch eins, ich glaube in Recklinghausen, also irgendwo im Ruhrpott. In Kanada haben die Crumbs gerade auch ein Fringe Festival veranstaltet in Winnipeg. Und so, also das Konzept ist auch exportierbar und ich glaube Edinburgh ist so das große Vorbild für alle. Die Mutter aller Fringes. Ja. Genau. Ja, dann wo machen wir weiter? Also wir wollen die nur jetzt nur ankündigen, oder? Willst du jetzt weiter auf das Fringe? Nee, es war gerade noch aktuell in Detroit ein Impro-Festival, das war vom 7. bis 11. August. Da gibt's einen Link in den Shownotes, da sind auch ein paar Videos, da war unter anderem TJ und Dave aus Chicago und die auf Videos zu sehen ist auch schon sehr erhellend. Okay, dann Videos angucken vom Detroit Impro-Festival. Und ja, dann haben wir eine traurige Nachricht. Kommen wir mal nach Deutschland. Deutschland, eine traurige Nachricht. Das Festival des Impro-Theater Bremen, das Fliegende Funken Festival Nummer 4, wurde abgesagt. Und zwar schreiben sie aus Gründen, ja, eiskalt aus Geldmangel, ne, um das mal so zu sagen, weil sie sagen, sie brauchen Drittmittel und ohne Drittmittel, die sie nicht bekommen haben, gibt es kein Festival. Soweit ich das verstehe, ist es aber auch nicht, dass sie jetzt jemanden blamen dafür, dass sie die Drittmittel nicht bekommen haben, sondern sie selbst hatten auch keine ausreichende Zeit, um die zu akquirieren. Also es ist jetzt nicht hoffnungslos, dass das nicht niemals wieder stattfindet, sondern es hat einfach in dem Jahr nicht zusammengespielt. Genau, und sie wollen jetzt für das nächste Jahr das machen. Rufen aber nicht zu Spenden auf, also da kann man leider nicht helfen, Drittmittel zu generieren. Ja, gut, aber jetzt fürs nächste Jahr, glaube ich, das ist dann auch noch, da muss die Planung dann erstmal weiter sein, bevor man das macht. Mhm. Also man fängt ja nicht an, irgendwas für Spenden aufzurufen, wenn man noch keinen Plan hat. Ja, aber wenn man einen Plan hat und der nicht aufgeht, weil man kein Geld hat, kann man auch für Spenden aufrufen. Ja, aber so, ja genau, man muss irgendwo in der Mitte anfangen vielleicht. Mhm. Aber gut, müssen die Bremer selber wissen, da sind wir nicht beratend tätig. Genau, das nur ganz kurz. Genau, aber wir würden gerne helfen. Ja, so ist es nicht, wir wären da auf jeden Fall bereit. In Berlin war auch ein Festival, lustigerweise jetzt gerade, die Impro Exchange Berlin. Und das ist völlig an mir vorbeigeschrammt, obwohl das bei mir hier völlig um die Ecke ist, lustigerweise. Hatten wir in der letzten Folge auch mit drin, war vom 1. August bis zum 11. August. Haben tolle Flyer gemacht, so A5-Größe. Und kommt meines Erachtens noch so ein bisschen aus der Ecke vom Action Theater hier in Berlin. Also zumindest sind ein paar Leute dabei, die ich aus der Ecke kenne. Ja, leider nicht wieder mal keine Berichterstattung darüber im Nachhinein bekommen. Ansonsten zu finden unter www.impoexchangeberlin.com und vielleicht gibt's ja die nächste Exchange im nächsten Jahr. Wissen wir nicht. Behalten wir im Auge. Tamtam. Ja, das Tamtam ist von Freiwild am 31. August und das ist so eine Art Tagesevent mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Sie sind in der Uferfabrik, da spielen sie ja auch regelmäßig, was ein sehr, sehr schönes Gelände ist, mit einer tollen Bühne, also so ein richtig antiquiertes Theater mit Rüschen und Vorhängen und sieht also ganz, ganz toll, finde ich persönlich. Auch die Bühnensituation da ist für Impro extrem geeignet. Ja, und nicht nur die Bühne von der Uferfabrik ist toll, es ist natürlich auch das ganze Gelände, also auch mit der Außenbühne, mit Bäckerei, mit ganzen Café und so, ist ein richtig schönes Veranstaltungsgelände. Und ich glaube auch, dass sie eine Show draußen spielen, also es gibt da auch so eine Art Open-Air-Bühne. Ja. Und insgesamt, denke ich, sind das drei Shows, das ist einmal eine Kindershow, dann gibt es ja so eine Fahrt, die Impro-Sause für 4 Tage fahren da etliche Gruppen und also etliche Improviser nach Brandenburg und üben da verschiedene Dinge ein und deren Abschlussshow ist dann da zu sehen. Und dann gibt es eine Abendgala, das in Form eines Maestros, soweit ich weiß, oder eines Champignon. Genau. Und da sind verschiedene Leute mit dabei, hier aus Berlin, also auch ein ganz interessanter Cast. Ja, und da... Also im Grunde alle Profitruppen sind dabei, oder? So. Es waren vorher, glaube ich, mal mehr angekündigt, als jetzt tatsächlich dabei sind. Das ist ja immer so eine Terminfrage auch, aber es sind also viele dabei, die man aus Berlin so kennt. Auf jeden Fall so ein bisschen come together und Spaß haben. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Betrachtung wert, das Tamtam. So vom Gefühl her sind die Freiwilder auch die integrativsten, so von der Aktivität her, oder? So. Ja, mit Freiwild kann man auf jeden Fall immer was machen. Die sind auf jeden Fall für jeden Spaß zu haben. Also das hat ja auch mit dem Marathon, war ja sofort irgendwie Kollaboration möglich und mit allem, also mit denen kann man reden, die sind sehr umgänglich nette Menschen. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja. Aber wir sind ja schon in Berlin dabei. Dann gibt es am nächsten Samstag die letzte Show im Art Room. Also morgen, um genau zu sein. Genau. Den letzten Impro-Samstag, genau. Der Art Room muss raus da am Berlin-Carré und es ist leider immer noch nicht so immer hundertprozentig sicher, wo er jetzt hingeht. Und es gibt ja da seit, ein Dreivierteljahr oder so jeden Samstag Improvisationstheater. Und das ist am Samstag die letzte Show. Und da spielt dann Hauptstadt Impro mit Kollegen von mir. Und Claudia wird auch dabei sein von den Improbanden. Also wird, glaube ich, eine ganz schöne Sache zum einfach Abschluss auch sein. Genau. Wer also den Art Room am Alexanderplatz mal sehen will und vielleicht auch nochmal die Markthalle am Alexanderplatz, bevor sie umgebaut wird, dem empfehle ich den Impro-Samstag. Meine Empfehlung der Woche. Genau, und der letzte Termin vielleicht noch anzukündigen. Die Turbine William wie die Birne spielt momentan im Sommer im Freilicht, also im Open-Air-Theater im Montbijou-Park, also was ja eigentlich das Hexenkessel-Hof-Theater bespielt. Immer Sonntagabends gibt es dann die Midsommernachtsshow. Also zum Beispiel jetzt auch am 18. gibt es eine. Und jetzt erst. Sie haben auch das tatsächlich nochmal verlängert. Also es sollte jetzt, glaube ich, dann auch auslaufen. Und jetzt haben sie nochmal 2 oder 3 Wochen rangehangen. Es geht also so bis Mitte September noch. Genau, machen sie aber irgendwie immer, habe ich so langsam das Gefühl, dass sie verlängern. aber es ist ja besser als andersrum. Irgendwie scheint das ganz gut zu laufen und wunderbar. Kann man nicht anders sagen. Genau, also wer mal Open-Air-Impro schauen will in Berlin, der kann ja mal zu Tabellen William gehen. Und es ist ein tolles Theater. Also auch, es war so Holz, so ein Holzgerüst und dann sehr steile Tribünen, hat eben sehr viel von so einem alten Shakespeare-artigen Theater. Ja. Und ja, tolles, auch generell tolle Atmosphäre. Es ist direkt gegenüber vom Bode-Museum. Schon hübsch da. Auf jeden Fall. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Genau. Das war's für diese Woche. Wir haben alle unsere große Liste abgearbeitet. Ich hoffe, euch gefällt unser neues Format. Das ist so ein bisschen mein Wunsch. Wenn nicht, oder wenn doch, gebt uns Feedback. Ja, dürft uns gern einen Kommentar schreiben oder uns einen Audioschnipsel schicken oder was auch immer. Und das war's von meiner Seite. Auch gern was zeichnen. Ja. Was auch, genau. Genau, oder tanzen und ein Video oder ich weiß es nicht. Wie auch immer, wir freuen uns über Feedback. Und ich würde sagen, Makro macht den Sack zu. Dann wünschen wir euch eine tolle improvisierte Woche.